Ein Toter. Gegen 3 Uhr kam ich an jenem Nachmittag aus der Stadt zurück. Und das Leben machte mir keinen Spaß mehr. Seit 3 Monaten war ich nun wieder in der alten Heimat und ich hatte sie bis oben hin satt. Hätte mir vor 1 Jahr jemand gesagt, so werde es kommen, dann hätte ich ihn ausgelacht. Aber es war tatsächlich so gekommen. Das Wetter ging mir an die Nieren, das Geschwätz der Durchschnittsengländer ödete mich an, ich kam nicht genug an die frische Luft und was London an Vergnügungen zu bieten hatte, kam mir so fade vor wie Sodawasser, das in der Sonne gestanden hat. Richard Hannay, sagte ich mir einmal ums andere, du bist auf ein totes Gleis geraten, alter Freund. Sieh zu, dass du davon wegkommst. Ich biss mir auf die Lippen, wenn mir die Pläne einfielen, die ich während der letzten Jahre in Bulawayo geschmiedet hatte. Ich hatte mein Schäfchen im Trocknen. Kein sehr großes Schäfchen, aber groß genug für mich. Und ich hatte mir alles Mögliche ausgedacht, wie ich mir das Leben höchst angenehm machen wollte. Mein Vater hatte mich bei der Auswanderung von Schottland nach Rhodesien mitgenommen, als ich 6 Jahre alt war. Und seitdem war ich nicht daheim gewesen. Darum war England für mich wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Und ich hatte gehofft, mein weiteres Leben dort verbringen zu können. Aber ich war von Anfang an enttäuscht. Nach etwa 1 Woche hatte ich genug von den Sehenswürdigkeiten und nach weniger als 1 Monat auch von Restaurants, Theatern und Rennen. Ich hatte keinen rechten Freund, mit dem ich mich herumtreiben konnte. Das war wahrscheinlich der Grund. Es gab genug Leute, die mich einluden, aber ich schien sie nicht besonders zu interessieren. Sie fragten mich 1 oder 2 Mal flüchtig nach Südafrika und dann redeten sie von ihren eigenen Angelegenheiten. Eine ganze Reihe von Damen, die auch 1 Zeit lang irgendwo im britischen Empire gelebt hatten, bat mich zum Tee, um mich mit Schullehrern aus Neuseeland und Redakteuren aus Vancouver bekannt zu machen. Und das war das Trübseligste, was man sich vorstellen kann. Da war ich nun. 37 Jahre alt, kerngesund, hatte Geld genug, das Leben zu genießen und brachte den ganzen Tag lang vor Gähnen den Mund nicht mehr zu. Ich war schon fast entschlossen, abzuhauen, zurück ins Feld, in die unbesiedelten Landstriche von Südafrika, denn im ganzen Vereinigten Königreich gab es niemanden, der sich so langweilte wie ich. An jenem Nachmittag hatte ich meine Börsenmakler wegen Geldanlagen geplagt, nur um irgendetwas zu denken zu haben, und auf dem Heimweg schaute ich in meinen Club hinein. Eine bessere Kneipe, wo Leute aus den Kolonien als Mitglieder aufgenommen wurden. Ich bestellte einen Whisky-Soda und las die Abendzeitungen. Sie waren voll von den Unruhen im Nahen Osten, und es stand ein Artikel über Karolides, den griechischen Ministerpräsidenten, darin. Diesen Burschen mochte ich eigentlich gern. Nach allem, was man hörte, schien er der einzige Mann von Format in dem ganzen Theater zu sein. Und er spielte mit ungezinkten Karten. Das war mehr, als man von den meisten anderen sagen konnte. Ich hatte den Eindruck, dass er in Berlin und Wien ganz hübsch verhasst war, dass wir ihm aber die Stange hielten. Und 1 Zeitung war der Ansicht, er sei der einzige Schutzwall zwischen Europa und einem Weltkrieg. Ich weiß noch, ich dachte darüber nach, ob ich mir nicht irgendwo da unten Arbeit suchen sollte. Albanien. Das schien mir das Land zu sein, wo einem das Gähnen vergehen könnte. Gegen 6 Uhr ging ich nach Hause, zog mich um, speiste im Café Royal und ging dann in ein Kabarett. Es war eine blöde Vorstellung. Nichts als alberne Frauen und Männer mit Affengesichtern. Und ich blieb nicht lange. Die Nacht war schön und klar, als ich zu der Wohnung zurückging, die ich in der Nähe vom Portland Place gemietet hatte. Die Menge drängte sich auf dem Gehweg, geschäftig und geschwätzig, und ich beneidete die Leute darum, dass sie etwas zu tun hatten. Diese Ladenmädchen und Büroangestellten und Stutzer und Polizisten hatten alle irgendein Interesse im Leben, das sie in Gang hielt. Ich gab einem Bettler 1/2 Krone, weil ich ihn gähnen sah. Er litt wie ich. Am Oxford Circus blickte ich in den Frühlingshimmel hinauf und tat ein Gelübde. Noch 1 Tag lang wollte ich der alten Heimat die Chance geben, mich irgendwie einzurangieren. Wenn nichts geschah, würde ich das nächste Schiff nach Kapstadt nehmen. Meine Wohnung war im 1. Stock eines Neubaus hinter dem Langham Place. Das Haus hatte einen gemeinsamen Treppenaufgang mit Portier und Liftmann am Eingang. Aber es gab kein Restaurant oder dergleichen. Und jede Wohnung war von den anderen ganz getrennt. Ich mag keine Bedienten bei mir wohnen haben. Deshalb hatte ich einen Diener engagiert, der nur tagsüber da war. Er kam jeden Morgen um 8 Uhr und ging gewöhnlich um 7 Uhr abends fort, denn ich war zum Dinner nie zu Hause. Ich steckte gerade den Schlüssel ins Schloss, als ich jemanden dicht neben mir bemerkte. Ich hatte niemanden kommen sehen und fuhr zusammen, als plötzlich jemand nah bei mir stand. Es war ein schmächtiger Mann mit kurzem braunen Bart und kleinen, scharf blickenden blauen Augen. Ich erkannte in ihm den Inhaber einer Wohnung im obersten Stockwerk. Wir hatten uns gelegentlich auf der Treppe gegrüßt. »Kann ich Sie sprechen?« sagte er. »Darf ich einen Augenblick hereinkommen?« Es kostete ihn Mühe, mit ruhiger Stimme zu sprechen, und seine Hand griff nach meinem Arm. Ich schloss meine Tür auf und bedeutete ihm, einzutreten. Er war kaum über die Schwelle, da rannte er schon in das hintere Zimmer, wo ich zu rauchen und Briefe zu schreiben pflegte. Dann kam er zurückgestürzt. »Ist die Tür abgeschlossen?« fragte er aufgeregt und legte eigenhändig die Kette vor. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung«, sagte er zerknirscht. »Ich nehme mir allerhand heraus, aber Sie sehen aus, als hätten Sie Verständnis. Ich habe schon die ganze Woche an Sie gedacht, wenn dicke Luft war. Würden Sie mir wohl einen Gefallen tun?« »Ich will Sie anhören«, sagte ich. »Das ist alles, was ich versprechen kann.« Allmählich beunruhigte mich das sonderbare Benehmen des nervösen kleinen Burschen. Ein Tablett mit Getränken stand auf dem Tisch neben ihm, und er mixte sich einen steifen Whisky-Soda. In 3 Schlucken goss er ihn hinunter und zerbrach das Glas, als er es abstellte. »Pardon«, sagte er, »ich bin heute Abend etwas durchgedreht. Wissen Sie, in diesem Augenblick bin ich nämlich schon tot.« Ich setzte mich in einen Sessel und zündete meine Pfeife an. »Wie fühlt man sich dabei?«, fragte ich. Ich war ziemlich sicher, dass ich es mit einem Verrückten zu tun hatte. Ein Lächeln flackerte über sein verzerrtes Gesicht. »Ich bin nicht verrückt. Noch nicht. Hören Sie, ich habe Sie beobachtet und ich glaube, Sie haben ziemlich gute Nerven. Ich glaube auch, dass Sie ein ehrlicher Mensch sind und keine Angst haben, etwas zu riskieren. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Ich brauche Hilfe. Mehr, als je jemand Hilfe gebraucht hat. Und ich möchte wissen, ob ich auf Sie zählen kann.« »Erzählen Sie weiter«, antwortete ich. »Dann werde ich es Ihnen schon sagen.« Es war, als müsse er sich zu einer gewaltigen Anstrengung aufraffen. Und dann begann er mit einer völlig verrückten Geschichte. Zuerst wurde ich aus nichts klug und musste ihn mit Zwischenfragen unterbrechen, aber sie lief etwa auf Folgendes hinaus. Er war Amerikaner, aus Kentucky. Und nach dem College hatte er sich, da er ziemlich wohlhabend war, aufgemacht, die Welt zu sehen. Er hatte ein bisschen geschriftstellert, war Kriegsberichterstatter für eine Zeitung in Chicago gewesen und hatte ein Jahr oder zwei im südöstlichen Europa zugebracht. Er schien recht sprachkundig zu sein und die Bevölkerung jener Länder sehr gut kennengelernt zu haben. Wie selbstverständlich erwähnte er mehrere Namen, deren ich mich aus den Zeitungen erinnerte. Er habe sich auch mit der Politik eingelassen, erzählte er. Zuerst, weil er sie interessant fand, und dann habe er nicht mehr zurückgekonnt. Ich hatte den Eindruck, dass er ein kluger, unruhiger Geist war, mit der Neigung, den Dingen auf den Grund zu gehen. Dabei war er etwas tiefer hineingeraten, als er beabsichtigt hatte. Ich gebe wieder, was er mir erzählte, so wie ich es damals verstand. Weit im Hintergrund, hinter allen Regierungen und Heeren, war ein großes, unterirdisches Unternehmen im Gange, das von sehr gefährlichen Leuten gesteuert wurde. Er war zufällig darauf gestoßen. Es faszinierte ihn. Er ging der Sache nach und dann hatte er sich darin verfangen. Es schien, dass die meisten daran beteiligten Leute vom Schlag des Anarchisten waren, der Revolutionen macht, dass aber außer ihnen noch Finanzleute dabei waren, denen es um Geld ging. Ein gewitzter Mann kann aus einer Bess großen Gewinn schlagen, und es passte allen Beteiligten gut in den Kram, die Staaten Europas gegeneinander aufzuhetzen. Er erzählte mir einige sonderbare Dinge, die mir vieles erklärten, worüber ich mir selbst schon Gedanken gemacht hatte. Wieso ein Staat plötzlich Oberwasser bekam? Warum Bündnisse gemacht und gebrochen wurden? Wieso gewisse Leute einfach von der Bildfläche verschwanden? Und woher die Mittel zur Kriegführung kamen? Das Ziel der ganzen Verschwörung war, Russland und Deutschland zum Krieg gegeneinander aufzuhetzen. Als ich fragte, warum, sagte er, die Anarchisten glaubten, dass dann ihre Stunde gekommen sei. Alles wäre dann im Schmelztiegel und sie würden eine neue Welt daraus erstehen sehen. Die Kapitalisten würden die Zechinen einstreichen und ein Vermögen daran verdienen, die Trümmer aufzukaufen. Das Kapital, sagte er, habe weder Gewissen noch Vaterland. Außerdem stehe der Jude dahinter. Und der Jude hasse Russland mehr als die Hölle. »Wundert Sie das?« rief er aus. 300 Jahre lang sind sie verfolgt worden. Und dies ist die Rache für die Pogrome. Der Jude ist überall. Aber Sie müssen weit die Hintertreppe hinuntersteigen, wenn Sie ihn finden wollen. Nehmen Sie irgendeinen großen teutonischen Geschäftskonzern. Wenn Sie mit ihm verhandeln, ist der Erste, den Sie kennenlernen, ein Prinz von und zu irgendwas, ein eleganter junger Mann, der Eton und Harrow Englisch spricht. Aber der hat nichts zu sagen. Wenn Ihre Sache wichtig ist, sind Sie bald eine Tür weiter bei einem Westfalen mit einem Pferdegebiss und fliehender Stirn und den Manieren eines Wildschweins, der Typ, vor dem Ihre englischen Zeitungen zittern. Wenn Sie aber etwas außerordentlich Interessantes anzubieten haben und mit dem eigentlichen Boss verhandeln müssen, dann steht es 10-1, dass Sie sich einem kleinen blassen Juden im Rollstuhl gegenüberfinden, der einen Blick hat wie eine Klapperschlange. Jawohl, er ist der Mann, der im Augenblick die Welt regiert. Und er will sich am Zarenreich rächen, weil irgendwo in einem Nest an der Wolga seine Tante vergewaltigt und sein Vater ausgepeitscht worden ist. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass seine jüdischen Anarchisten ein wenig ins Hintertreffen geraten zu sein schienen. Ja und nein, meinte er. Bis zu einem gewissen Punkt waren sie erfolgreich. Aber da stießen sie auf etwas Stärkeres als Geld. Auf etwas, was man nicht kaufen kann. Auf den uralten, elementaren Kampfinstinkt des Menschen. Wenn's um Leben und Tod geht, erfindet man irgendeine Fahne und irgendein Land, für die man kämpft. Und wenn man's überlebt, dann hängt man irgendwie daran. Die Soldaten, diese dummen Teufel, haben etwas gefunden, woran sie hängen. Und das hat die hübschen in Berlin und Wien ausgeheckten Pläne gestört. Aber meine Freunde haben ihre letzte Karte noch lange nicht ausgespielt. Das Trumpfass haben sie noch im Ärmel stecken. Und wenn ich nicht noch einen Monat lebe, dann spielen sie es aus und gewinnen. Aber ich dachte, sie sind schon tot, warf ich ein. Mors Januar Vitae. Der Tod ist die Tür zum Leben, lächelte er. Ich kannte das Zitat. Es war so ziemlich mein einziges Latein. Darauf komme ich noch zu sprechen. Aber zuerst muss ich Ihnen noch einiges andere erklären. Wenn Sie die Zeitungen lesen, kennen Sie, nehme ich an, den Namen Konstantin Karolides? Das ließ mich aufhorchen. Denn am Nachmittag hatte ich noch über ihn gelesen. Er ist der Mann, der Ihnen das ganze Spiel verdorben hat. Er ist der einzige überragende Kopf in der ganzen Sache. Und obendrein ist er auch noch ein rechtschaffener Mann. Darum steht er auch schon seit 12 Monaten auf Ihrer Liste. Das habe ich herausgefunden. Schwer war es nicht, jeder Idiot hätte es erraten können. Aber ich habe auch herausgefunden, auf welche Weise Sie ihn kriegen wollen. Und diese Kenntnis erwies sich als tödlich. Das ist der Grund, warum ich sozusagen hinscheiden musste. Er trank noch einen Whisky, und den hatte ich selber gemixt. Denn allmählich interessierte mich dieses Männchen. In seinem eigenen Lande können Sie nicht an ihn heran, denn er hat eine Leibwache von Epiroten, die ihren eigenen Großmüttern das Fell über die Ohren ziehen würden. Aber am 15. Juni kommt er hierher. Das britische Außenministerium gibt jetzt gern internationale Teegesellschaften und die größte ist an dem Tag fällig. Karolides gilt als der wichtigste Gast. Und wenn meinen Freunden nichts dazwischen kommt, wird er niemals zu seinen ihn sehr bewundernden Landsleuten zurückkehren. »Das ist doch einfach genug«, sagte ich. »Sie können ihn doch warnen, dass er zu Hause bleibt.« »Und denen in die Hand spielen?« erwiderte er heftig. »Wenn er nicht kommt, gewinnen sie auch, denn er ist der einzige Mann, der in dem Wirrwarr Ordnung schaffen kann. Und wenn seine Regierung gewarnt wird, dann kommt er nicht, denn er weiß nicht, wie viel am 15. Juni auf dem Spiel steht.« »Und was ist mit der britischen Regierung?« meinte ich. »Sie wird doch ihren Gast nicht ermorden lassen. Geben Sie ihr einen Tipp, dann werden die nötigen Maßnahmen getroffen.« »Das hilft nichts. Sie könnten diese Stadt mit Zivildetektiven vollstopfen und die Polizei verdoppeln. Und Konstantin wäre trotzdem verloren. Meine Freunde spielen nicht um Zuckerbrot. Sie wollen ganz groß starten, vor den Augen von ganz Europa. Ein Österreicher wird ihn ermorden. Und alles wird darauf hindeuten, dass die großen Herren in Wien und Berlin ein Auge zugedrückt haben. Das ist natürlich alles erstunken und erlogen. Aber auf die Öffentlichkeit wird es unheimlich genug wirken. Ich rede hier nicht das Blaue vom Himmel herunter, mein Freund. Zufällig kenne ich jede Einzelheit der Höllenmaschine und kann Ihnen versichern, dass es sich um die vollkommenste Intrige seit den Borgias handelt. Aber sie wird fehlschlagen, wenn ein gewisser Mann, der das Räderwerk genau kennt, am 15. Juni hier in London am Leben ist. Und der Mann wird Ihr gehorsamster Diener Franklin P. Scudder sein. Der Kleine wurde mir immer sympathischer. Seine Kiefer waren zugeschnappt wie eine Rattenfalle und Kampflust blitzte in seinem scharfen Blick. Wenn er mir etwas vorschwindelte, dann konnte er die Rolle für wahr überzeugend spielen. »Wie haben Sie denn das alles herausgekriegt?« fragte ich. »Die erste Andeutung fand ich in einem Gasthaus am Achensee in Tirol. Die brachte mich auf die Spur. Und auf weitere Spuren stieß ich in einem Pelzgeschäft im galizischen Viertel von Buda, in einem fremden Club in Wien und in einer kleinen Buchhandlung um die Ecke von der Ragnitzstraße in Leipzig. Vor 10 Tagen fand ich in Paris, was mir noch fehlte. Ich kann Ihnen die Einzelheiten jetzt nicht erzählen, denn das ist eine lange Geschichte. Als ich ganz sicher war, hielt ich es für ratsam zu verschwinden. Und auf den seltsamsten Umwegen bin ich hierher gekommen. Ich verließ Paris als junger, franco-amerikanischer Stutzer und ging in Hamburg als jüdischer Diamantenhändler aufs Schiff. In Norwegen war ich ein englischer Student, der Material für Ibsen-Kollegs sammelte. Und als ich Bergen verließ, war ich ein Kinomann mit Spezialfilmen vom Skilaufen. Hierher kam ich aus Leith mit einem Haufen Muster von Papierholzmasse in der Tasche für die Londoner Zeitungen. Bis gestern dachte ich, ich hätte meine Spur einigermaßen verwischt und fühlte mich pudelwohl. Dann, die Erinnerung schien ihn aufzuregen, denn er stürzte noch einen Whisky hinunter. Dann sah ich draußen vor diesem Häuserblock einen Mann auf der Straße stehen. Ich bin immer den ganzen Tag in meinem Zimmer geblieben und erst nach Dunkelwerden auf 1 Stunde oder 2 hinausgeschlüpft. Ich beobachtete ihn ein Weilchen von meinem Fenster aus und dachte, er komme mir bekannt vor. Er ging hinein und sprach mit dem Portier. Als ich gestern Abend von meinem Spaziergang zurückkam, fand ich eine Visitenkarte in meinem Briefkasten. Darauf stand der Name des Mannes, den ich auf Gottes weiter Erde am allerwenigsten sehen will. Ich glaube, der Blick in den Augen meines Gefährten, die schiere nackte Angst auf seinem Gesicht, überzeugten mich vollends von seiner Ehrlichkeit. Meine eigene Stimme war etwas aufgeregt, als ich ihn fragte, was er dann getan habe. »Es war mir klar, dass ich gefangen war, wie ein marinierter Hering. Und dass es nur einen einzigen Ausweg gab. Ich musste sterben. Wenn meine Verfolger überzeugt waren, dass ich tot war, dann würden sie wieder einschlafen.« »Und wie haben Sie das fertiggebracht?« »Ich habe meinem Bedienten gesagt, dass ich mich miserabel fühle und mich so zurechtgemacht, dass ich aussah wie der Tod selbst. Das war nicht schwierig, denn in solchen Dingen habe ich Übung. Dann beschaffte ich mir eine Leiche. In London kann man immer eine Leiche kriegen, wenn man weiß, wo man sie suchen muss. Ich habe sie in einen Koffer gepackt und auf dem Dach einer Droschke hergebracht, und dann musste mir jemand helfen, den Koffer die Treppe hinauf in mein Zimmer zu bringen. Sie verstehen, ich brauchte Zeugen für den Leichenbeschauer. Ich ging zu Bett und ließ mir von meinem Diener einen Schlaftrunk mischen. Dann schickte ich ihn fort. Er wollte einen Arzt holen, aber ich fluchte gewaltig und sagte, ich könne diese Blutegel nicht leiden. Als ich allein war, machte ich mich daran, die Leiche herzurichten. Der Mann war in der Größe richtig, und meines Erachtens war er an zu viel Alkohol eingegangen. Darum stellte ich ein paar Flaschen im Zimmer auf. Der Unterkiefer war ein schwacher Punkt in der Ähnlichkeit. Darum habe ich ihn mit dem Revolver weggeschossen. Sicher wird morgen jemand darauf schwören, einen Schuss gehört zu haben, aber auf meinem Stockwerk habe ich keine Nachbarn. Und ich dachte, ich könne es riskieren. Ich ließ also die Leiche im Bett liegen, mit meinem Schlafanzug bekleidet und mit dem Revolver auf der Bettdecke und beträchtlicher Unordnung ringsum. Dann zog ich einen Anzug an, den ich für den Notfall bereitgehalten hatte. Mich zu rasieren wagte ich nicht, aus Angst, Spuren zu hinterlassen. Und außerdem hatte es keinen Sinn, mich auf die Straße zu wagen. Schon den ganzen Tag hatte ich an sie gedacht, und ich wusste mir keinen anderen Rat, als sie um Hilfe zu bitten. Ich wartete an meinem Fenster, bis ich sie nach Hause kommen sah, und dann schlich ich die Treppe hinunter, um sie abzufangen. Und damit, mein Herr, wissen Sie, glaube ich, so viel von der ganzen Sache wie ich. Er saß da und blinzelte wie eine Eule. Seine Nerven flogen. Und trotzdem war er eisern entschlossen. Ich war jetzt ziemlich davon überzeugt, dass er mir nichts vormachte. Es war sicherlich eine verrückte Geschichte, aber ich hatte im Leben schon so viele unglaubliche Geschichten gehört, die sich als wahr herausstellten. Und ich hatte mir angewöhnt, mir ein Urteil über den Menschen zu bilden und nicht über das, was er erzählte. Hätte er nur in meine Wohnung eindringen wollen, um mir den Hals abzuschneiden, so hätte er eine weniger abenteuerliche Geschichte vorgebracht. »Geben Sie mir Ihren Schlüssel«, sagte ich. »Dann will ich mir die Leiche ansehen. Entschuldigen Sie meine Vorsicht, aber ich muss schließlich ein bisschen nachprüfen, wenn möglich.« Traurig schüttelte er den Kopf. »Ich dachte mir schon, dass Sie danach fragen würden, aber ich habe ihn nicht. Er ist am Schlüsselbund auf dem Toilettentisch.« Ich musste ihn dort liegen lassen, denn ich durfte ja keinerlei Anhaltspunkt für Verdacht hinterlassen. Die noblen Herren, die hinter mir her sind, das sind Mitbürger mit sehr scharfen Augen. Sie müssen mich schon auf Treu und Glauben über Nacht behalten, und morgen werden sie Beweise genug haben, dass da eine Leiche ist. Ich überlegte einen Augenblick. Also gut, ich vertraue Ihnen für heute Nacht. Ich schließe Sie in diesem Zimmer ein und ziehe den Schlüssel ab. Nur eins, Mr. Scudder. Ich glaube, dass Sie in Ordnung sind, aber sollten Sie es nicht sein, so nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich mit einer Schusswaffe gut umgehen kann. Klar doch, sagte er und sprang mit einiger Munterkeit auf die Füße. Ich habe nicht den Vorzug, Sie mit Namen zu kennen, aber ich darf Ihnen versichern, dass ich Sie für einen Ehrenmann halte. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir ein Rasiermesser leihen könnten. Ich führte ihn in mein Schlafzimmer und überließ ihn sich selbst. Nach einer halben Stunde kam eine Gestalt zum Vorschein, die ich kaum erkannte. Nur seine scharfen, hungrigen Augen waren noch dieselben. Er war glatt rasiert. Das Haar war in der Mitte gescheitelt. Er hatte sich die Augenbrauen beschnitten. Auch hielt er sich so stramm, als sei er beim Militär gedrillt worden. Sogar das Gesicht war sonnenverbrannt. Er war das leibhaftige Ebenbild eines britischen Offiziers, der lange in Indien gedient hat. Sogar ein Monokel hatte er, das er ins Auge klemmte, und selbst die leiseste Andeutung von amerikanischem Tonfall war aus seiner Sprache verschwunden. »Ach du Dunnerlittchen, Mr. Scudder«, stotterte ich. »Nicht Mr. Scudder«, verbesserte er mich. »Captain Theophilus Digby vom 40. Gurkha-Regiment, augenblicklich auf Urlaub zu Hause. Wollen Sie sich das gefälligst merken, mein Herr?« Ich machte ihm im Rauchzimmer ein Bett zurecht und verzog mich auf meine eigene Couch, vergnügter, als ich es seit einem Monat gewesen war. Gelegentlich passierte doch wirklich etwas, selbst in dieser gottverlassenen Weltstadt. Am nächsten Morgen wachte ich davon auf, dass Paddock, mein Diener, an der abgeschlossenen Tür zum Rauchzimmer fürchterlichen Radau machte. Diesem Paddock hatte ich in Südafrika während des Burenkrieges einen Gefallen getan, und gleich nach meiner Ankunft in England hatte ich ihn mir als Diener gesichert. Seine Zungenfertigkeit war etwa die eines Flusspferdes, und zum Kammerdiener taugte er genauso wenig. Aber ich wusste, dass ich mich absolut auf ihn verlassen konnte. »Hör auf mit dem Krach, Paddock«, sagte ich. »Da drin schläft ein Freund von mir. Captain...« Der Name fiel mir nicht ein. »Mach Frühstück für zwei und dann komm her. Ich muss mit dir reden.«